aus dem Osten raus. Ein Sturmwind, der durch unsere Heimat zieht. Fern nach dem Osten klingt der Sehnsucht leises Lied. Wälder und Auen, satte Weite, still und leer. Und das Fernweh macht die deutschen Herzen schwer. In Not und Bedrängnis geht nach Ostland unser Traum. Aus bedrückend dumpfer Enge wächst der Raum. Aus dem Osten ruft das Leben, ruft der Freiheit weites Land. Fern aus dem Osten ragt ein heller Hoffnungsbrand. Wälder und Auen, satte Weite, still und leer. Und das Fernweh macht die deutschen Herzen schwer. In Not und Bedrängnis geht nach Ostland unser Traum. Aus bedrückend dumpfer Enge leuchtet unserer Wege Lauf. Fern nach dem Osten brechen junge Krieger auf. Wälder und Auen, satte Weite, still und leer. Und das Fernweh macht die deutschen Herzen schwer. Ostland und